Mahat Zaidan, Lieblingsort in Mülheim an der Ruhr. Das war der erste Ort, den ich in Mülheim besucht habe. Das war der erste Ort, in dem ich das erste Mal die Hand von meinem Mann genommen habe und dabei viel Liebe und Stolz verspürt habe. Meine Augen haben wie die Wasseroberfläche der Ruhr geglänzt. Meine Seele war so unruhig wie die Bewegungen des Wassers. Als ich die Bewegung meines ersten Kindes in meinen Bauch gespürt habe, rannte ich zu ihm, um ihm diese schöne Nachricht mitzuteilen. Die ersten Schritte meiner Tochter waren an der Ruhr. Ich habe auch an der Ruhr viele Tränen vergossen. Auch viele Briefe habe ich an der Ruhr geschrieben, welche jedoch nie an den Empfänger angekommen, weil ich sie schon längst zerrissen hatte. Die Ruhr hatte immer ein Ohr offen für mich, als ich wütend, traurig oder auch glücklich war. Ich liebe seine geheimnisvolle Ruhe. Ich liebe dich im Winter und im Sommer. Mit jedem Schwan und jedem Fisch, der sich in der Ruhe befindet, habe ich eine Bindung. Auch jede Pflanze an der Ruhr verbinde ich mit einer Geschichte. Die Ruhr war mein erster und mein letzter Freund in diesem Stadt. Ich liebe Mülheim dafür, dass sie die Stadt an der Ruhr ist.